Lektion 8, Übung C6. Hören Sie das Lied »Schweizer sein« des Schweizer Kabarettisten Franz Hohler. Halt, wer da? Tourist! Aha! Sie gehen also wieder, so ist es uns schon lieber, denn bei Niederlassung verlieren wir die Fassung und gemeinsame Zölle, das wär für uns die Hölle. Und der Gipfel des Schrecks nennt sich Eurolex. Dieselben Paragraphen wie Italien oder Flandern, dann wären wir ja plötzlich genauso wie die anderen und könnten nicht mehr Schweizer sein, ganz allein. Gut gefahren seit 700 Jahren, als die freundlichen, fleißigen Opas Europas. Halt! Woher? Ein Ausländer. Sie wollen bei uns bleiben und Anträge schreiben. Und wenn Sie hier mal sind, dann kommen Frau und Kind in bunt bedruckten Hemden, um uns zu überfremden. Schluss mit dem Gewinsel, die Schweiz ist eine Insel. Die lieben unsere Berge nicht und auch nicht unsere Seen. Die haben's doch allein auf unser Geld abgesehen. Doch wir wollen Schweizer sein, ganz allein. Gut gefahren seit 700 Jahren, als die freundlichen, fleißigen Opas Europas. Halt, wohin? Was haben wir im Sinn? Wir wollen Gurken setzen nach eigenen Gesetzen, denn unsere Suppenschüssel steht hier und nicht in Brüssel, und unsere Teller spülen die Türken und Tamilen. Und klar braucht ein Spital auch etwas fremdes Personal. Aber ja, nicht dieser freie Verkehr von Personen, dann kämen die ja alle nur um bei uns zu wohnen. Und wir könnten nicht mehr Schweizer sein, fast allein. Wir trotzen der Gefahr nochmals 700 Jahre mit fest entschlossenem Schritt, solange bis Europa der Schweiz beitritt.